Wir machen Sira-Unterricht jetzt. Sira ist die Geschichte von unserem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Sira. Sira. Okay. Das geht um etwas, was du nicht weißt. Nochmal, unser Unterricht ist auf Arabisch und Deutsch. Ich rede erstmal auf Arabisch, dann auf Deutsch, inshallah. طيب. بعد ما تكلمنا بارك الله فيكم عن جزيرة العرب عن جزيرة العرب والأحوال الاجتماعية أو الأحوال الحالة الاجتماعية السياسية الثقافية الدينية عند العرب بعدما تكلمنا عن هذه الأمور جميعا بارك الله فيكم الآن ننتقل لنتكلم عن الفصل الثاني وهو أولا أن نبدأ في هذا الفصل بالخليل بقصة الخليل إبراهيم عليه السلام لأنه بارك الله فيكم لابد أن نبدأ بتاريخ المسألة لأن أبو الأنبياء هو إبراهيم عليه السلام وهو أبو إسماعيل عليه السلام وإسماعيل عليه السلام جد النبي صلى الله عليه وسلم ومن أولاد إسماعيل كان عدنان ومن عدنان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعني قريش وآل قريش هم كلهم من نسل أولاد إسماعيل ذا كان لزاما علينا أن نتكلم أول شيء عن إبراهيم عليه السلام حتى نتابع بارك الله فيكم في هذه المسألة نخدم فيها über die Geschichte von der arabischen Halbinsel gesprochen haben. Wir haben erstmal über Geografie von der arabischen Halbinsel. Dann haben wir über die politische Lage, soziale Lage, gesellschaftliche Lage, wissenschaftliche, religiöse, wirtschaftliche Lage Arabiens gesprochen. Und wir haben erklärt, wie die arabischen Stämme aufgebaut waren. Dann, barakallahu fikum, wollten wir mit der Geschichte von unserem Propheten sallallahu alaihi wasallam anfangen. Aber bevor wir mit seiner Geschichte anfangen, dann sollten wir auch mit seinen Großvätern sprechen. Und wie wir wissen, Ibrahim alaihi salam, Abraham, ist der Großvater von unserem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Abraham ist der Vater von Propheten, von allen Propheten eigentlich. Weil Abraham zwei Söhne gehabt hat. Ismail und Ishaq alayhima as-salam. Und von Ismail kam der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und von Ishaq kamen die anderen Propheten. Und deshalb, wenn wir über Ibrahim alayhi salam sprechen, dann sozusagen wir nehmen die Ursprung und die Basis in diesem Zusammenhang. Deshalb ist es wichtig, dass wir über Ibrahim alayhi salam sprechen. Dann über Ismail a.s. sprechen, dann über die Nachkommenschaft von Ismail a.s., die in Mekka waren, und wie das dazu kam, dass der Prophet Muhammad s.a.w. geboren ist. Damit wir die Sache vom Grund her lernen, damit wir auch die Zusammenhänge der Geschichte verstehen, aus islamischen Ansicht, dass wir dort aus unserer Religion und nicht aus den Büchern, die heutzutage verbreitet sind und die falsche Informationen geben. Aufpassen in diesem Zusammenhang. Al-Khalil huwa Nabiullah Ibrahim ibn Azar. Er إبراهيم عليه السلام كان بأرض الكلدان، وقيل أنها بابل وما جاورها، بابل وما جاورها يعني كان في العراق. ولما كبر إبراهيم تزوج سارة ابنة عمه، وبعد ذلك هاجر إبراهيم عليه السلام من بلاد الكلدان إلى أرض كنعان، فكانوا بحران، وكان أهل حران يعبدون الكواكب والأصنام، وكذلك أهل بابل كانوا يعبدون الكواكب والأصنام. وأبو إبراهيم كان كذلك من عباد الأصنام، وفي كتاب الله كيف كان إبراهيم يتكلم مع أبيه في عبادته للأصنام أن هذا خطأ وأن هذا لا يجوز، ولكن الأب أبى إلا أن يعبد الأصنام، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ونحن نعرف قصة إبراهيم عليه السلام مع أبيه، واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه يا أبتي لما تعبد ما لا ينفع. يعني إبراهيم عليه السلام أتى أباه فقال له لما تعبد ما لا ينفع، لا يسمع، لا يغني عنك شيئا، وقال له إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. ولكن أبو إبراهيم أبى، فقال له لأرجمنك، يعني إما أرجمك أقتلك أو اذهب واتركني. وقصة إبراهيم عليه السلام قصة مشهورة، لما بارك الله فيكم أخذ إبراهيم انتظر قومه، لما خرجوا إلى عيد لهم، فأخذ إبراهيم الفأس وكسر الأصنام وترك الفأس في يد كبير الأصنام، فلما أتى القوم قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين، يعني الذي فعل ذلك بالآلهة هذا ظلم وفعل أمرا عظيما. فقالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، يعني نحن سمعنا عن فتى صغير يذكر الأصنام يقال له إبراهيم، قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا أبا؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، يعني هذا الكبير هو الذي فعل، اسألوه. فلما رجعوا إلى أنفسهم هنا كيف سنسأله وهو لا ينطق ولا يستطيع يسمع ولا يفعل شيء؟ ألم قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. والقصة مشهورة في إبراهيم عليه السلام، بارك الله فيكم، لما رمي أو قذف إلى النار، لما قذف في النار فقال الله سبحانه وتعالى يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. أي الله سبحانه وتعالى نصر إبراهيم عليه. بعد ذلك هاجر إبراهيم إلى بلاد الشام، ومعه زوجته وابن أخيه لوط، وسارة ما كانت تنجب. بارك الله فيكم، إبراهيم عليه السلام ist der Gesandte Allahs. إبراهيم der Sohn von Azar. In manchen Büchern von أهل الكتاب, von Leuten der Schrift, da steht Tarikh. Tarikh. Und es könnte sein, dass der Azar auch so eine Bezeichnung noch hat, das heißt Tarikh. Auf jeden Fall Azar steht im Koran, als Ibrahim zu seinem Vater Azar gesprochen hat. Deshalb Ibrahim ist der Sohn von Azar. Und Ibrahim a.s. und sein Vater und seine Familie, sie lebten in dem Land von Al-Kildan. Kildan hießen sie. Kildaniten. Und diese, die waren in Babylon und in der Nähe von Babylon in Irak. Also Ibrahim a.s. war in diesem Gebiet. Und er ist natürlich ein junger Mann geworden. Und später ist er mit seinem Vater und mit seiner Frau, die war die Sarah, die Frau von Ibrahim, und die war seine Cousine von Ibrahim a.s. Ibrahim, sein Vater, die Frau von Ibrahim a.s., Sarah, und seine Neffe Lut a.s. Sie sind alle von Irak damals nach Haran ausgewandert. Und das war das Land von Kanaan. Al-Kanaaniyin hießen die. Diese Leute, die in Haran waren, sie haben Götzen angebetet. Und sie haben Sterne angebetet. Sterne, Planeten angebetet und Götzen angebetet. Und der Vater von Ibrahim a.s., er hat auch Götzen und Planeten angebetet. Die haben nicht Allah allein und einzig angebetet, sondern sie haben Schirk, sie haben Beigesellung gehabt. Und Ibrahim a.s. sah das und er wusste, dass diese Leute falsch machen. Deshalb ist er zu seinem Vater gegangen. Der hat ihm gesagt: Oh mein Vater, was tust du da? Du betest etwas an oder du dienst etwas, was dir nicht helfen kann. Und was dir keinen Schaden zufügen kann und keinen Nutzen zufügen kann. Und schau mal, diese Götzen, sie hören nicht, sie sehen nicht, sie können nicht sprechen. Warum machst du das? Sein Vater sagte ihm: Willst du mir beibringen, was richtig, was falsch ist? Entweder verlässt du mich oder werde ich dich steinigen. Also ich werde dich töten oder verlasse mich. Dann hat Ibrahim das Land verlassen später. Aber Ibrahim a.s. hat etwas gemacht hier, und das ist die Geschichte, die bekannt ist von Ibrahim a.s. Die Leute von diesem Stamm oder vom Dorf, diese Leute, sie haben einen Tag gehabt, und an diesem Tag, sie gingen immer raus. Und sie haben sich versammelt. Und sie haben ihre Götzen gelassen. Dann hat Ibrahim a.s. diese Möglichkeit ausgenutzt, indem er eine Axt geholt hat, ein Hammer, und er hat die Götzen alle zerstört mit dem Hammer. Alles kaputt gemacht, außer ein Götze von den anderen, die große sozusagen, die größte Götze von ihnen. Und er hat den Axt oder die Hammer, den Hammer, der hat das in der Hand von dem großen von der großen Götzen gelassen. Als die Leute zurückkamen von ihrem Fest, sie haben geguckt, das war alles zerstört. Ihre Götzen, was sie beigesellt haben, was sie angebetet haben, war alles weg. Dann haben sie gesagt: Wer hat das mit euren Göttern? Wer hat das mit euren Göttern gemacht? Dann haben sie gesagt: Ja, wir haben einen jungen Mann, von einem jungen Mann gehört, der heißt Ibrahim. Der hat immer schlecht von unseren Götzen gesprochen. Da hat man gesagt: Holt mal ihn. Dann haben sie Ibrahim a.s. geholt. Sie haben ihm gesagt: Hast du das gemacht, oh Ibrahim? Dann hat sie gesagt: Die größte Götze von ihnen hat das gemacht. Fragt sie, wenn sie reden können und wenn sie sehen können, wenn sie hören können. Sie haben sofort überlegt, das bedeutet sein Volk. Sofort haben sie überlegt: Ja, ihr wisst doch, diese Götzen, die können nicht reden, die können nicht hören, die können nicht sehen. Aber schnell kam der Teufel zu ihnen, der gesagt: Nein, verbrannt Ibrahim. Dann haben sie Feuer gezündet und sie haben Feuerholz gesammelt. Man hat gesagt, 40 Tage lang Und dann haben sie Ibrahim mit Katapult ins Feuer geworfen. Und hier, Barakallahu fikum, gab es diese Wunder, was wir kennen. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Oh, das, Allah hat das Feuer befohlen, dass dieses Feuer zum Guten, zum Ibrahim ist und dass dieses Feuer Ibrahim nicht verbrennt. Und so hat Allah subhanahu wa ta'ala Ibrahim, so hat Allah subhanahu wa ta'ala Ibrahim alayhi salam gerettet von seinen Feinden. Diese Geschichte natürlich ist sehr bekannt, weil auch etwas da hier hat. Es gibt eine Bedeutung und das ist die Bedeutung des Islam und die Bedeutung des Vertrauens auf den einzigen Gott. Ibrahim hat auf Allah vertraut, dann hat Allah ihm geholfen und Allah hat ihn gerettet vom Feuer, sagt man heute. Feuer und so alles. Ja. Aber schaut mal, was Ibrahim a.s. gemacht hat. Er war tapfer und er ging zu ihnen und er sagte ihnen, ihr macht falsch. Ihr betet Götzen an. Allah hat euch erschaffen und nicht die Götzen. Und diese Götzen, die können euch gar nicht tun. Weder Gutes noch Schlechtes. Was tut ihr? Aber die Leute wollten unbedingt die Götzen anbeten. Als er das gemacht hat und sie haben trotzdem die Wahrheit jetzt erkannt, dass diese Götzen nichts tun können. Trotzdem aber aus, weil sie stur waren und weil sie ihre Gelüsten gefolgt haben, wollten sie nicht und sie wollten Ibrahim a.s. töten. Auf jeden Fall, danach, barakallahu fikum, hat Ibrahim weiter zum Islam gerufen und zur Wahrheit. Und hier war Ibrahim, dann ist Ibrahim a.s. oder war er ausgewandert nach Syrien, nach dem gesegneten Land. Mit ihm war seine Frau Sarah und sein Neffe Lot alaihi salam. Hajara Ibrahim alaihi salam ila ardi Ash-Sham. Wa ma'ahu Sarah ولوط عليه السلام وكانت امرأة الخليل عاقرا يعني سارة ما كانت تنجب ما كان لها ولد وكان لوط في سدوم كان لوط في سدوم بلد من بلاد الشام وإبراهيم عليه السلام كان يعني يقال في أرض الشام أو في بيت المقدس ثم ارتحل إبراهيم عليه السلام إلى مصر وكان بها النمرود ملك جبار ظالم يطلب من الناس أن يعبدوه وهذا النمرود وهذا الملك كان كل مرة يراها يغتصبها ويقتل زوجها يعني كل مرأة تأتي مرأة يأخذها الملك ويقتل زوجها حيرة كل شيء فلما رآها جواسيس الملك قالوا له هناك رجل ومعه امرأة من أحسن الناس فأرسل إليه الملك إبراهيم عليه السلام علم أنه إذا قالوا هي زوجتي سيقتله فقال لي سارة قال يا سارة ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك وإن هذا سألني فأخبرته أنك أختي فلا تكذبيني ماذا قصد إبراهيم عليه السلام هنا؟ أخته في الدين في الإسلام ما كذب إبراهيم عليه السلام فذهبت إليه فلما دخلت عليه ذهب يتناولها بيده فدعت عليه فأخذ يعني صار يرجف الملكة ما يستطيع يقرب من سارة يقرب سارة فقال لها ادعي الله لي ولا أضرك فدعت الله أنه يطلقه فأطلقه فهجم عليها مرة أخرى فأخذ فقال ادعي الله لي ولا أضرك فدعت فأطلق. فدعا الحجري أعوانه فقال إنكم لم تأتوني بإنسان وإنما تأتوني بشيطان، ارجعوها إلى إبراهيم. وأعطاها هدية هاجر، فأتت سارة ومعها هاجر، وإبراهيم يصلي وهو طبعا مهموم، مهموم يصلي لله، لأن المؤمن إذا كان في هم يرجع إلى ربه. فدخلت عليه فأومأ بيده، يعني ماذا بسرعة شوفي، فقالت رد الله كيد الكافر أو الفاجر في نحره وأخدم هاجر، يعني أنه أعطاها هاجر. والله سبحانه وتعالى عصمها من الكافر سارة رضوان الله عليها. وفي هذا بارك الله فيكم فضل الدعاء وفضل الصلاة، والإنسان إذا كان في يعني في حاجة فليلتجئ أولا إلى الله، ويكون إيمانه بالله قوي، أن الله سبحانه وتعالى لا يضيعه أبدا. بارك الله فيكم. Wir haben gesagt, Ibrahim a.s. ist dann von Harran, von seinem Land, nach Syrien. Und dort war er in Palästina, sagt man. Er war in Palästina mit Zara und in Sedum, eine Stadt. Dort auch in diesem Gebiet war Lut a.s. war der Prophet Lut a.s. Ibrahim a.s. ist dort geblieben für eine Weile und dann war er mit Sarah nach Ägypten ausgewandert. Sie waren dann in Ägypten. In Ägypten herrschte ein Tyrann, ein König, der ungerecht war. Und er hat den Leuten gesagt, dass er Gott wäre. Und dieser, man sagt, der Name von diesem König war Namrud. Namrud. Auf jeden Fall, dieser König hat eine schlechte Eigenschaft, und zwar, wenn er einen Mann mit seiner Frau gesehen hat in seinem Land, der hat den Mann getötet und die Frau vergewaltigt. Er hat die Frau sozusagen für sich genommen, vergewaltigt und den Mann getötet. Ibrahim a.s. und Sarah waren dann in Ägypten. Die Spione vom König, die Spione vom König, die haben erfahren, dass ein Mann und eine Frau, die Frau sehr schön und der Mann, die sind neu nach Ägypten gekommen. Dann haben sie dem König davon erzählt. Der König hat gesagt, ich möchte die Frau haben. Dann hat er zu Ibrahim geschickt, dass Abraham a.s. Sarah dem König schickt. Ibrahim a.s. kam traurig zu Sarah und er sagte ihr, du weißt, es gibt nur zwei Leute, die gläubig sind. Du und ich. Es gibt nicht drei. Und wenn wir getötet werden, dann wird keiner bleiben auf dieser Erde, der noch gläubig ist. Oder in diesem Land, der gläubig ist. Deshalb habe ich dem König gesagt, dass du meine Schwester bist. Und Ibrahim a.s. hat hier gemeint, Schwester in der Religion. Weil alle Muslime Geschwister sind. Der hat nicht gelogen. Auf jeden Fall, dann ist Sarah zu dem König gegangen. Als sie dort war, dann kam der König und der wollte sie vergewaltigen. Als er nachkam, dann hat sie Allah um Hilfe gebeten. Dann hat dieser König angefangen zu zittern. Der konnte nicht mehr sich bewegen. Der sagte ihr, mach für mich bitte Gebet, dass dieses Zittern von mir weg wird und ich mach dir niemals Schlechtes. Sarah hat das gemacht. Dann war er normal, der wollte nochmal sie vergewaltigen. kam, der sprang auf sie. Aber nochmal hat er angefangen zu zittern. Dann hat er gesagt, mach für mich bitte Gebet und ich mach dir nichts. Dann hat sie bitte Gebet gemacht. Der hat seine Anhänger geholt, der König. Der hat gesagt, was habt ihr mir geholt? Habt ihr mir ein Teufel oder einen Menschen geholt? Und er hat ihr gesagt, geh weg, du darfst in diesem Land nicht mehr bleiben. Und er hat ihr Hajar gegeben. Passt auf, Hajar als Geschenk. Dann kam sie zurück mit Hajar. Dann kam sie zurück mit Hajar und Ibrahim a.s. hat gebetet. Weil wenn ein Gläubiger in Not ist, was macht er, der Gläubige? Der verlangt von Allah, von dem einzigen Schöpfer, der betet in diesem Fall. Und Ibrahim hat das gemacht, weil das Gebet Ruhe ist. Und weil das Gebet sozusagen die Verbindung zu Gott ist. Dann hat er mit seiner Hand gezeigt, was ist los? Dann hat sie ihm gesagt, Allah subhanahu wa ta'ala hat den Plan von dem Kafir, von dem Glaubensverweigerer zurückgeschlagen und er hat mir Hajar gegeben. Deshalb, barakallahu fikum, hat diese Geschichte, schaut mal, Ibrahim a.s. in seine Geschichten. Einmal, der wird ins Feuer geworfen und der bittet nur Allah um Hilfe. Einmal wird Sarah sozusagen genommen und man wollte sie vergewaltigen. Und Ibrahim a.s. sucht Hilfe bei Gott, bei Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma raja al-Khalil alayhi salam wa zawjuhu Sarah min bilad Misr ila bilad al-Sham. ومعهما أنعام وعبيد ومال ومعهما هاجر القبطية المصرية فرأت سارة أن إبراهيم يتوق إلى الولد فأعطته هاجر فتزوجها إبراهيم عليه السلام تزوجها وبعدها ولدت هاجر له إسماعيل عليه السلام وكان عمر إبراهيم 86 سنة لما رزقه الله بإسماعيل ولما صار حوالي 99 رزقه الله سبحانه وتعالى أو 100 رزقه الله سبحانه وتعالى بإسحاق من سارة. أما بالنسبة لهاجر بارك الله فيكم انتبهوا، هاجر أميرة من أميرات النوبة، منطقة النوبة، وهي قبطية وكانت أميرة، ولكن في الحرب سبيت وكانت عند هذا الملك النمرود. فانتبهوا، هاجر لم تكن جارية، إنما هي أميرة من الأميرات، ولكن نتيجة السبي كان هذا الأمر. بارك الله فيكم. إبراهيم عليه السلام دان استرد فون إجبتن نخ نخمال نخ فلسطين نخ زوريان سوزاغ und auf dem Weg natürlich hat Sarah gesehen, dass Ibrahim عليه السلام Kinder haben wollte und war alt geworden von 80 Jahren ungefähr. Dann hat Sarah ihm gesagt, oh Ibrahim, ich kann keine Kinder bekommen. Und du willst Kinder haben und diese Frau, diese Hajar, ist gut. Und ich gebe dir Hajar, du kannst sie heiraten. Dann hat Ibrahim a.s. Hajar geheiratet. Und von Hajar hat Ismail a.s. bekommen. Der war ungefähr von 86 Jahre alt, Ibrahim a.s. Er hat Ismail. 14 Jahre später hat Ibrahim a.s. von Sarah dann Ishaq bekommen. Als Gabe Allah subhanahu wa ta'ala. Und hier eine Bemerkung, barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Die Juden behaupten, und sagen, der Prophet Mohammed wäre von einer Sklavin. Sozusagen seine Großmutter ist eine Sklavin. Und sie meinten damit Hajar. Und das stimmt nicht. Hajar war keine Sklavin. Hajar war eine Prinzessin von Annoba, von Ägypten. Aber in einem Krieg wurde ihr Vater getötet und sie wurde als Beute gefangen. Und deshalb war sie bei diesem König. Und der König hat Hajar Sarah als Geschenk gegeben und Sarah hat Hajar Ibrahim gegeben und Ibrahim hat sie geheiratet. Das bedeutet, die Großmutter von unserem Propheten, die Frau von Ibrahim a.s. war eine Prinzessin und die war auch von der besten Abstammung und nicht wie manche denken, Barclay. Sehr wichtig, was wir jetzt erzählen, weil wir langsam, Barakallahu fikum, jetzt in die Geschichte kommen, was für uns wichtig ist. Das wird jetzt Ibrahim a.s. hat zwei Frauen. Ah, Ibrahim hat zwei Frauen gehabt. Abraham hat zwei Frauen gehabt, das war nichts Schlimmes. Weil manche heute die Muslime vorwerfen und Vorwürfe machen, ja, wieso gibt es im Islam, dass ein Mann mehrere Frauen heiraten darf? Okay, der Prophet Abraham, der hat zwei Frauen gehabt. Und das steht bei Ihnen im Alten Testament und im Neuen Testament. Deshalb, warum machen Sie das so? Sondern das steht bei Ihnen, wenn man mehrere Frauen heiratet, ist besser. Das steht in Ihren Büchern. Aber subhanallah, derjenige, der im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Steinen werfen. Aber diese Leute, die sitzen nicht nur im Glashaus, sondern die sitzen in einem Haus, der hat kein Glas. Und die machen nur den Vorwürfe. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Barakallahu fikum, lemma wada'at Hajar, Ismail, mada hasal ya akhwa, dakhala Sara ma yudakhilu al-dara'ir min al-ghirah. صار عنده غيرة. هي صار لها 86 يعني عمر ابراهيم 86 وكانت معه سنين وما كان عندها من الولد. وهذه ما صار لها سنة معه وصار عندها ولد فغارت منها واصبحت تحاول ان تؤذيها فامر الله ابراهيم عليه السلام ان يهاجر بهاجر واسماعيل إلى واد بجبال فاران. انتبه يا حبيبي. فاران. وفاران كلمة في التوراة. هي مكة. وهي جبال مكة. يعني فاران هي جبال مكة. فذهب إبراهيم عليه السلام بهاجر وإسماعيل ووضعهما في جبال مكة. يا أخوة، واد ما فيه زرع ولا شيء ولا ناس ولا أحد ولا ناس، ما في أحد في ذلك المكان، فوضعها هنا وكان معها قليل من الطعام، كان معها قليل من الطعام وقليل من الشراب، فوضع هنا واستدار بظهره وولى. فلما ولى إبراهيم عليه السلام لحقته هاجر وهي تقول: إلى من تتركنا يا خليل الرحمن؟ الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذا لن يضيعنا. روح خلاص، سبحان الله. وهذا هو الإسلام، أن تسلم لله. إبراهيم يسلم لله، يأمره الله أن يترك ابنه الرضيع وزوجه هاجر أن يتركهما في واد غير ذي زرع ومعهم قليل من الطعام وقليل من الشراب، فتسأله هاجر وتقول الله أمرك؟ قال الله. قالت له خلاص روح، الله لن يضيعنا. وهذا قول المؤمن، وهذا هو الإسلام تماما. ويا ليتنا فهمنا الإسلام، يا ليتنا فهمنا الإسلام. بارك الله فيكم. ألس إسماعيل جبوغن فا، ألس إسماعيل جبوغن فا. نتولي سارة، سارة رضوان الله عليه، خلينا بعدين. بعدين هو دخل هو. ألس إسماعيل جبوغن فار. هات سارة رضوان الله عليها، هات أفزخ بكمن. Sie hat die lange Zeit mit ihm gelebt und sie könnte kein Kind bekommen. Und jetzt kommt Hajar und sie bekommt sofort ein Kind. Dann wollte sie sozusagen durch ihre Eifersucht Hajar Schaden zufügen. Allah subhanahu wa ta'ala hat Ibrahim befohlen, dass er Hajar und Ismail mitnimmt und sie beide in den Bergen von Faran lässt. Passt auf, Faran. Die Berge von Faran, die sind die Berge von Mekka. Die sind die Berge von Mekka. Und hier, subhanallah, Ibrahim a.s. hat Ismail und Hajar mitgenommen. Und er hat sie ein bisschen, er hat ihnen ein bisschen zum Essen gegeben und ein bisschen zu trinken. Und dann hat Ibrahim sich umgedreht und er wollte los, weg, gehen. Hajar ist hinter ihm gegangen. Er sagte ihm, O Ibrahim, ist das von dir, dass wir hier bleiben? Oder von Allah? Er sagte ihr, von Allah. Sie sagt, dann geh. Allah subhanahu wa ta'ala wird uns niemals verloren lassen. Das wird, der wird uns niemals verloren lassen und er wird uns schützen. Geh. Und das ist die Bedeutung des Islam. Nochmal. Erstens, Ibrahim a.s. wartet 85 Jahre auf ein Kind. Und dann bekommt er ein Kind und er muss das in der Wüste lassen. Mit Steinen. Ohne Grünes. Und wer die Berge von Mekka kennt, kennt das genau. Er lässt seine Frau und sein Kind, weil Allah subhanahu wa ta'ala in der Wüste, weil Allah subhanahu wa ta'ala ihm befohlen hat. Und das ist die Bedeutung des Islam. Wenn Allah etwas befohlen hat, dann gibt es Ergebung und Hingabe von uns, Unterwerfung, es gibt keine Diskussion mehr. Zweitens, die Stellung von Hajar. Sie sagte Ibrahim, ist das von dir oder von Allah? Der sagte, von Allah, sagte, geh, Allah wird uns schützen. Der wird uns nicht so lassen. Und das war genau, wie sie das gesagt hat. Und drittens wichtig ist hier, bitte merkt euch die Berge von Faran. Faran-Gebiet. Weil wir dieser Name sozusagen, weil für uns dieser Name wichtig ist. Später, wenn wir über die anderen Geschichten erzählen. Leider, die Zeit ist um. الوقت انتهى. المرة القادمة إن شاء الله نتكلم عن زمزم وعن جرهم. جرهم وعن قصة الذبيح بإذنه تعالى. ووصلنا إذن بارك الله فيكم الآن إلى هذه المسألة العظيمة، وهي أن إبراهيم عليه السلام ترك هاجر وإسماعيل في جبال فاران، ولم تكن مكة بعد. انتبه، مكة ما كانت موجودة. ها بارك الله فيكم. في شتوبن هي باي ديزم بونكت. Und zwar Ibrahim عليه السلام hat seinen Sohn Ismail und seine Frau Hajar in den Bergen von Mekka dort gelassen. Es gab keine Mekka. Es gab kein Mekka. Diese Stadt gab es nicht. Das war Wüste. Und sie sind dort geblieben. Das nächste Mal, inshallah, reden wir über Zamzam, über Brunnen, Zamzam-Brunnen und Barakallahu fikum, über Jurhum und wie Mekka entstanden ist. Und dann über Ismail a.s., dass er geschlachtet werden musste. Und dann, inshallah, kommen wir langsam, langsam, barakallahu fikum, damit wir anfangen, inshallah, mit der Geburt vom Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Wir brauchen noch ein paar Unterrichte, inshallah. Aber wir sind gut, inshallah, in diesem Programm. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan, walhamdulillahi rabbil alamin. Wenn ihr Fragen habt, wenn man Fragen zum Thema, zum dem, was wir besprochen haben, hat, bitte schön. كان في أرض الكلدان وشو ما يكون نحن ما يهمنا الآن، يهمنا أنه نبي الله ويهمنا أنه أبو الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. نعم شيخ، لما أنجب أول شيء إسماعيل بعدين يعقوب نفس ابن هاشم ولا ابن سارق؟ نعم، من يعقوب عليه السلام ابن إسحاق عليه السلام، وإسحاق ابن سارة رضوان الله عليه. واحد من أول شيء من هاجر سيدنا إسماعيل. نعم. بعدين بعد ما أنجبت بعد 14 سنة ذكرنا، بعد 14 سنة إسحاق من سارة. هذا ذكرنا. مو إشكال كان نيم العجيب. لا ما نحن. خير إن شاء الله. فيما كان في خاقن هات دان زاق فيها. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب اليك. ده انت ريش عند مشي است بيندت موغن السمينار باي اون سياد فينك ده 13 اور ان باذن تعالى دي برودر شويستر ام انترنت ايفنتوال فيلايت فيلايت nach einer Stunde ungefähr oder eine Stunde 20 Minuten vielleicht mache ich Unterricht hier باذن تعالى. Ich finde hier kein Admin. Ich finde, hier kein Admin, ich kann hier auch nicht bleiben. Deshalb mache ich den Raum zu. Und inshallah, vielleicht in einer Stunde machen wir wieder auf Bidnihi Ta'ala. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Walhamdulillahi rabbil alameen. صلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.